Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My amazing priests of the Lord. Meine wunderbaren Priester des Herrn. Verse 6. Vers 6. For it says in Scripture, Denn es steht in der Schrift, Look, I lay a cornerstone in Zion. ich lege einen Eckstein in Zion. A chosen and priceless stone. Einen auserwählten und kostbaren Stein. And whoever believes in him Und wer an ihn glaubt, will certainly not be disappointed. wird gewiss nicht enttäuscht werden. Now, look at the incredible promise. Schau dir diese unfassbare Verheißung an. We know that when the Bible talks about Zion in the New Testament, Wir wissen, dass wenn die Bibel im Neuen Testament von Zion spricht, it is not talking about the literal mountain or the literal city of Zion. damit nicht wortwörtlich der Berg Zion oder die Stadt Zion gemeint ist. We know that if we go carefully through the book of Hebrews, Wenn wir den Hebräerbrief sorgfältig durchlesen, Hebrew compares everything. It's a book of comparison. erkennen wir, dass der Hebräerbrief alles vergleicht. Es ist ein Brief der Vergleiche. And Hebrew clearly compares the Mount Sinai with Mount Zion. Der Hebräerbrief vergleicht den Berg Sinai eindeutig mit dem Berg Zion. And Mount Zion, of course, is the New Jerusalem, is who we are. Und der Berg Zion ist natürlich das neue Jerusalem. Das sind wir. The true church of Jesus Christ. Die wahre Gemeinde von Jesus Christus. So look, in the true church of Jesus Christ, In die wahre Gemeinde Jesu Christi God put a new cornerstone, which of course is Jesus. hat Gott einen neuen Eckstein gelegt, der natürlich Jesus ist. Now, a cornerstone is something that some people don't even know what it means. Ein Eckstein ist etwas, von dem manche Leute nicht einmal wissen, was er bedeutet. So let's explain how they used to build buildings there. Lass mich dir erklären, wie Gebäude damals gebaut wurden. You know, the way they used to build the building is they put a special stone that was absolutely perfect. Die Art und Weise, wie sie das Gebäude bauten, bestand darin, dass sie einen besonderen Stein nahmen, der absolut perfekt war. And that stone was put at the corner of the building. Diesen Stein setzten sie in die Ecke des Gebäudes. And all the other stones had to be aligned with that cornerstone. Alle anderen Steine mussten auf diesen Eckstein ausgerichtet sein. So look at this. Schau dir das an. The Bible says that the cornerstone in the true church is Jesus Christ. Die Bibel sagt, dass der Eckstein der wahren Gemeinde Jesus Christus ist. Do you know, I've said it so many times. Ich habe es schon so oft gesagt. Unity does not come because you share your pastor's or your leader's vision. Einheit entsteht nicht, weil du die Vision deines Pastors oder deines Leiters teilst. Unity does not come because we all believe and agree on the same doctrine. Einheit entsteht nicht, weil wir alle an dieselbe Lehre glauben und ihr zustimmen. Unity comes because we all are aligned with the cornerstone, which is Jesus. Einheit entsteht, weil wir alle auf den Eckstein ausgerichtet sind, der Jesus ist. So if every single church would make Jesus the absolute focus, Wenn jede einzelne Gemeinde Jesus zum absoluten Mittelpunkt macht, there would be unity. Wird es Einheit geben. So let always make sure, my friend, that you are totally aligned with Jesus, not with people. Achte immer darauf, mein Freund, dass du ganz auf Jesus ausgerichtet bist, nicht auf Menschen. Look at this beautiful promise. Schau dir diese wunderbare Verheißung an. Whoever believes in him, in the cornerstone, which is Jesus, Und wer an ihn glaubt, an den Eckstein, der Jesus ist, will certainly not be disappointed. Wird gewiss nicht enttäuscht werden. Let's be honest. Seien wir ehrlich. I believe that almost every Christian in the world has been disappointed at one time or the other. Ich glaube, dass fast jeder Christ auf der Welt bereits das eine oder andere Mal enttäuscht worden ist. Why did that happen? Warum ist das passiert? Because they replaced Jesus as their cornerstone. Weil sie Jesus als ihren Eckstein ersetzt haben. They put a human person there. Sie setzten eine menschliche Person dorthin. It can be your husband or your wife. Das kann dein Mann oder deine Frau sein. It can be your church. Das kann deine Gemeinde sein. It can be your doctrine. Das kann deine Doktrin sein. It can be your leader. Das kann dein Leiter sein. It doesn't matter who it is, it will always lead to disappointment. Es spielt keine Rolle, wer es ist. Es wird immer zu Enttäuschungen führen. The only way you can never be disappointed in life, der einzige Weg, wie du im Leben niemals enttäuscht werden kannst, is if you every single day make a decision, ist, wenn du jeden einzelnen Tag die Entscheidung triffst, to live in this total surrender to Jesus, the living cornerstone, in dieser totalen Hingabe an Jesus, den lebendigen Eckstein, zu leben, and align your life with him and with him only, und dein Leben auf ihn und nur auf ihn ausrichtest. The Bible guarantees certainly you will never be disappointed. Die Bibel garantiert mit Sicherheit, dass du niemals enttäuscht sein wirst. When I look back at my life of decades of serving Jesus, wenn ich auf mein Leben, in dem ich bereits jahrzehntelang Jesus diene, zurückblicke, whenever I align my life with people or vision or doctrine or church, sobald ich mein Leben auf Menschen oder eine Vision oder eine Lehre oder eine Gemeinde ausgerichtet habe, it always leads to some kind of disappointment. Hat es immer zu irgendeiner Art von Enttäuschung geführt. Sometimes more, sometimes less. Manchmal mehr, manchmal weniger. So what have I decided? Was habe ich beschlossen? I've decided until the rest of my life here on earth, ich habe entschieden, dass ich für den Rest meines Lebens hier auf der Erde, I will make sure that my life and my heart is aligned with Jesus, the cornerstone. Dafür sorgen werde, dass mein Leben und mein Herz auf Jesus als Eckstein ausgerichtet sind. That way I have a guarantee, a promise from God. Auf diese Weise habe ich die Garantie, die Zusage Gottes, that there will be no more disappointment. Dass es keine Enttäuschungen mehr geben wird. You know, Jesus doesn't disappoint us. Jesus enttäuscht uns nicht. Neither will Jesus ever be disappointed with us. Jesus wird auch nie von uns enttäuscht sein. Isn't that a beautiful thought? Ist das nicht ein schöner Gedanke? Why will Jesus never be disappointed with you? Warum wird Jesus nie von dir enttäuscht sein? Because Jesus doesn't have any false expectations. Weil Jesus keine falschen Erwartungen hat. He knows you better than you know yourself. Er kennt dich besser, als du dich selbst kennst. When he decided to choose you, he already knew every mistake that you would ever make in your life. Als er beschlossen hat, dich auszuwählen, kannte er bereits jeden Fehler, den du in deinem Leben machen wirst. You know, I am so sure in my own heart. Ich bin mir so sicher, tief in meinem eigenen Herzen, that Jesus himself is raising up a church, dass Jesus selbst eine Gemeinde aufbauen wird, that is totally aligned with him as the true cornerstone. Die ganz auf ihn als den wahren Eckstein ausgerichtet ist. It's the church that cannot be shaken. Es ist die Gemeinde, die nicht erschüttert werden kann. And it's the Christian that will not be disappointed. Und es sind Christen, die nicht enttäuscht sein werden. So if you've been disappointed, why don't you stop blaming people who disappointed you? Wenn du enttäuscht worden bist, warum hörst du nicht auf, den Menschen, die dich enttäuscht haben, die Schuld zu geben? And take responsibility und übernimmst die Verantwortung dafür, for you having replaced anything or anyone else with Jesus the cornerstone. Dass du Jesus, den Eckstein, durch irgendetwas oder irgendjemanden ersetzt hast. And then make a choice. Und dann triffst du die Entscheidung, no more. Nie wieder. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.